ständig Nieselregen. Komm mit. Über die Vögel, die Wolken zum höchsten Punkt. Ich hab die Strahlenkrone aufgesetzt, Corona. Spiegelnd darin mein leuchtendes Haupt. Du sollst mein Beifahrer sein, im Fahrtwind, dem Sonnenwind, in schimmerndem Gold, in Purpur gehüllt. Meine Sonnenbarke, komm auf meine Sonnenbarke, Rosentore. Es fliehen die Sterne. Die Sichel des Mondes vom Rand her verblasst. Steil ist am Anfang die Bahn. Am Morgen schwindelnd hoch in der Mitte des Himmels. Je neigt sich am Ende der Weg. Komm auf meine Sonnenbarke, komm auf meine Sonnenbarke. Finsternis, vertrieben durch verzehrende Glut. Durch Gefahr führt unser Weg und Bilder von Bestien. Überall reißt die Erde auf. Selbst in die Unterwelt dringt durch Spalten Licht. Versetzt die Herrscher in Angst und Schrecken. Komm auf meine Sonnenbarke. Auf meiner Sonnenbarke. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit mir. Komm mit, komm mit, komm mit. komm mit, komm mit mir. Meine Sonnen.